The Doctor Offer. Herzlich willkommen zu einem neuen Doctor Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Mother. Ja, Mother ist der neue Film von Darren Aronofsky. Wem jetzt der Name gar nichts sagt, nenne ich ein paar Filme und wahrscheinlich sagt es dann immer noch niemandem etwas. Und zwar hat dieser Werteherr Requiem for a Dream unter anderem gemacht, The Fountain, The Wrestler und der wahrscheinlich bekannteste seiner aktuellen Filme ist Black Swan. Für den hat seine damalige Hauptdarstellerin Natalie Portman auch den Oscar gewonnen. Und er war, glaube ich, auch für bester Film nominiert. Also das ist sein kommerziell erfolgreichster Film auch bisher gewesen. Danach gab es noch Noah. Das war, gut, der war wahrscheinlich kommerziell am erfolgreichsten. Aber der war auch etwas massentauglicher angesetzt und war auch vom Budget her deutlich größer. Und nun ist ein neuer Film da, der einfach nur Mother heißt. Und über den Film zu sprechen ist an sich jetzt schon direkt am Anfang schwierig. Denn auch Aronofsky selbst hat gesagt, man soll über seinen Film nicht viel wissen, sondern man soll ihn einfach angucken und gar nicht groß vorher wissen, was der Plot ist. Denn den Plot zu erklären, ich kann es eigentlich auch nicht wirklich tun, ohne zu spoilern. Also es ist eigentlich gar nicht möglich, weil dieser Film ist extrem interpretativ. Das kann man auf jeden Fall vorher sagen. Das ist kein Spoiler. Es ist ein Film, der sehr fordernd ist. Man muss hier ganz bewusst Lust haben, was Anspruchsvolles zu gucken und auch etwas, was einen herausfordert und etwas, wo man nicht zwischendurch mal 5 Minuten aufs Klo gehen kann, sondern wo man dabei sein muss, man muss das durchgehen gucken. Ich würde diesen Film auch sehr fürs Kino empfehlen, denn er hat ein unglaubliches Sounddesign an vielen Stellen und das ist wirklich etwas, das soll man in einem abgedunkelten Raum gucken, mit nichts anderem als einer großen Leinwand vor sich und kein Handy und kein gar nichts, weil sonst macht diese Erfahrung, diesen Film zu gucken, tatsächlich keinen Sinn. Und ich nenne es ganz bewusst Erfahrung, denn das ist für mich etwas, das Aronofsky immer gerne tut. Seine Filme, ob man sie jetzt mag oder nicht, und ich mag auch nicht alle seine Filme, also unter anderem hat er auch noch Pi gemacht. Das war kein Film, den ich angenehm fand, den habe ich nicht gern gesehen, ehrlich gesagt. Und trotzdem kann ich über jeden seiner Filme, egal ob ich jetzt einen mag oder nicht, immer sagen, dass sie mich nie kalt gelassen haben. Und man wirklich danach, es erweitert den eigenen Horizont, hat man das Gefühl. Das ist ein größeres Kompliment, kann ich wahrscheinlich einem Regisseur nicht machen. Zumindest jemanden, der auch etwas machen will, was in die Richtung geht. Und das unterstelle ich Aronofsky auf jeden Fall, dass er seine Zuschauer gerne herausfordert und auch ganz bewusst etwas tut, über das geredet werden kann, das nicht eindeutig interpretierbar ist. Das war zuletzt eben nicht so. Noah war sehr geradlinig. Auch Black Swan war eigentlich relativ klar. Also natürlich gab es da Stellen, die Interpretationen zulassen, die auch Subbotschaften zulassen, absolut. Aber ich glaube, sein letzter Film oder auch sein einziger, den ich wirklich sehr interpretativ fand, war The Fountain und ich würde Mother am ehesten in diese Richtung einordnen. Was kann man noch sagen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern? Es ist wirklich schwierig. Ich versuche das gerade zu ordnen. Wie gesagt, guckt ihn im Kino an, unglaubliches Sounddesign, wirklich großartig. Das ist mal der Sinn von Surround Sound, von 5.1, 7.1, was auch immer in eurem Kino vorhanden ist. Dafür ist sowas gemacht. Also dieser Film nutzt es tatsächlich. Das spiegelt sich auch in der Art und Weise wieder, wie dieser Film gedreht ist. Also es ist ein unangenehmer Film an vielen Stellen. Die Hauptdarsteller sind Jennifer Lawrence und Javier Bardem. In Nebenrollen gibt es auch noch Ed Harris und Michelle Pfeiffer zu sehen. Alles also großartige Darsteller. Aber wir folgen ganz klar Jennifer Lawrence. Wir sehen diesen ganzen Film aus ihrer Sicht, alle Handlungen, die vor sich vollziehen. Ganz klar ist sie unser Fokus und auch unser Blick in diesen Film. Wir sehen nicht mehr, als sie sieht, kann man ganz klar so sagen. Und der Film folgt deswegen auch ihr sehr, sehr religiös und sehr genau. Das ist bei dem Film unverkennbar. Das merkt jeder Laie innerhalb von 5 Minuten, dass die Kamera unglaublich nah auch immer an Jennifer Lawrence Gesicht ist. Also man hat kaum Raum zum Atmen, man sieht immer wieder Nahaufnahmen von ihren Augen und selbst wenn der Film weit weg ist von ihr, dann heißt es, dass immer noch nicht ihr ganzes Gesicht zu sehen ist, weil die Kamera so nah dran bleibt. Also das ist natürlich nicht 100% im Film die ganze Zeit so, aber es ist wirklich auffällig, wie sehr einem der Film klar machen will, dass wir alles hier aus ihrem Blickwinkel sehen, wie sie alle Dinge, die hier passieren, wahrnimmt und ansonsten, was man noch sagen kann, eben ist, dass dieser Film kein Horrorfilm ist. Das muss man wirklich ganz klar betonen. Das wird in den Trailern sehr etwas falsch verkauft. Die Trailer sind gut zu diesem Film, muss ich sagen, weil sie einem nicht verraten, worum es wirklich geht. Aber das Studio hatte vielleicht Angst, dass dieser Film noch weniger massentauglich ist, als das eh schon ist. Und hat deswegen gedacht, vielleicht mogeln wir uns hier ein paar Leute rein, indem wir so tun, als wenn wir einen Psychothriller hier entfalten lassen. Das ist dieser Film nicht. Es ist auch kein Spoiler, das zu sagen. Dieser Film ist etwas völlig anderes. Und man könnte einen ehrlichen Trailer zu diesem Film machen, das würde gehen und man wüsste trotzdem nicht, worum es geht, aber das Feeling, was dieser Trailer rüberbringen will, ist ein tolles Feeling, aber es ist nicht dieser Film, den ihr sehen werdet, wenn ihr Mother guckt. Also das ist was ganz anderes. Und eben an dieser Stelle kann ich nicht viel mehr sagen, als diesen Film zu empfehlen, ist schwierig. Ich würde ihn nicht jedem empfehlen. Es ist wirklich was, was man bewusst sehen will und es ist nichts, um nebenbei zu plappern oder an dem Handy zu sitzen oder irgendwas in der Art zu machen oder zu knabbern. Ehrlich gesagt, das ist wirklich eine sehr bewusste Art, einen Film zu schauen. Das unterstelle ich jetzt hier einfach mal, dass das wichtig ist für diesen Film. Und deswegen rate ich allen davon ab, die auch nur in irgendeiner Form ein Problem haben, 2 Stunden ihrer Aufmerksamkeit vollkommen einem Medium zu widmen. Und zwar zu 100%. Wenn das nicht geht, guckt euch diesen Film nicht an. Das bringt euch nichts. Das bringt auch denjenigen nicht, die diesen Film gemacht haben. Das ist denen sowieso wurscht. Guckt euch das an, wenn ihr ein Erlebnis haben wollt, auch was euch definitiv ein bisschen durchwirbelt. Das finde ich schon. Das ist wirklich stark, was Aronofsky da immer wieder auf die Beine stellt. Und so viel mehr kann ich an dieser Stelle eigentlich nicht sagen. Deswegen gibt es hier eigentlich schon einen ganz klaren Cut. Und ich werde jetzt im Anschluss über den Film reden, was ich daraus gezogen habe und was ich glaube, was dieser ganze Film soll und was er bedeutet. Ich nehme das sprichwörtlich jetzt hier eine halbe Stunde, nachdem ich aus dem Kinosaal bin, auf. Das heißt, meine Meinung wird sich definitiv ändern, je mehr ich mich mit dem Film beschäftige, wenn ich ihn nochmal sehen sollte, auch was ich zu dem Film und seiner Entstehungsgeschichte lese, wird das definitiv natürlich noch erweitern, mein Blick auf das Ganze. Das sind wirklich die ersten Eindrücke und die erste, Interpretation, die da im Grunde möglich ist oder auch für mich am meisten Sinn ergeben hat. Daran lasse ich euch jetzt teilhaben, wenn ihr wollt. Und für alle anderen, die diesen Film noch sehen wollen, hören natürlich jetzt hier auf zu gucken. Denn es ist deutlich interessanter, wenn man da blind reingeht und nicht so richtig weiß, was los ist. Also man kann nur vorab als vielleicht als kleinen Tipp geben, Aronofsky beschäftigt sich in seinen Filmen oft mit esoterischen Elementen, mit Dingen, die nicht immer rational erklärbar sind und die dann auch für etwas anderes vielleicht stehen. So viel kann man sagen, ohne groß was vorwegzunehmen. Eben erwartet keinen konventionellen Film, nicht was die Erzählstruktur angeht, nicht was das Visuelle angeht. Dieser Film fordert an irgendeiner Stelle wahrscheinlich jeden mal ein bisschen heraus und er ist auch manchmal anstrengend zu gucken, dieser Film. Also das sind alles meine Tipps, meine Warnungen vielleicht auch. Und damit sage ich auf Wiedersehen an alle, die diesen Film noch gucken wollen und hoffentlich zurückkommen und sich dann die Analyse und die Spoiler-Version hier noch fertig anhören. Spoiler Warning. Nun zur Interpretation. Dieser Film handelt, wenn man sich das einfach ein bisschen genauer anschaut, von der Kreierung der Schöpfungsgeschichte und davon, wie der Planet von uns benutzt wird und auch mit welchen Mitteln wir das tun und welche Rolle auch Religionen und unser Glaube in diesem Zusammenhang spielen. Wie gesagt, ich bin selber kein besonders religiöser Mensch, aber diese Anspielungen sollte eigentlich jeder in der Regel verstehen. Also am prägnantesten finde ich, ist die Kain und Abel-Sache. Das ist das, wo spätestens auch bei mir der Groschen fiel, dass das hier ganz klar irgendwie eine Parallele dazu bilden soll. Und ja, dann ist eigentlich auch eine relativ klare Sache vorhanden, was Jennifer Lawrence Rolle betrifft und auch Javier Bardems Rolle. Auch da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, das zu interpretieren. 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Aber ja, gemessen daran, wie der Film auch betitelt ist, wie auch die Rolle von Jennifer Lawrence im Abspann genannt wird, repräsentiert Jennifer Lawrence wohl sowas wie Mutter Erde. Zumindest ja, sowas wie die Verkörperung davon, den Geist davon. Und ja, Javier Bardem ist eigentlich noch klarer. Javier Bardem muss eigentlich der Schöpfer sein, der Erschaffer, Gott, was auch immer, wie auch immer man das dann nennen will, das ist wohl sein Part in dem Ganzen. Warum ich das nicht 100% sicher mit ihr sagen kann, mit der Mutter Natur, für mich persönlich zumindest, ich interpretiere jetzt auch nur aus dem Film heraus, ich habe jetzt keine großen Interviews dazu gelesen oder irgendwas, denn Darren Aronofsky wollte, dass man blind in diesen Film geht und das habe ich auch in dem Sinne getan. Genau, warum ich mir bei ihr nicht 100% sicher bin, ist, weil ich immer noch das Haus als solches, in dem sie ja sind, einordnen würde, wollen würde. Und wenn, deswegen sage ich, dass sie vielleicht eher sowas wie der Geist oder sowas ist, der Mutter Natur, denn das Haus selbst und auch die Tatsache, dass es immer wieder zerstört wird, muss ja auch irgendwas sein. Also sie ist für mich vielleicht auch irgendwo ein Stück weit das Leben selbst und ja, die Schöpfung und alles, was positiv konnotiert ist, das ist wohl Jennifer Lawrence. Eben, was auch natürlich die Mutter Natur irgendwo ist. Aber eben das kann man ein bisschen differenziert auslegen, dadurch, dass das Haus selber als Objekt ja auch irgendwie die Welt ist oder der Globus oder eben auch die Natur und wie sie zerstört wird durch die Leute, die dann kommen. Ja, eine andere Variante wäre, dass eben ganz klar Jennifer Lawrence Mutter Natur ist und das Haus eher, ja, sowas wie das Miteinander repräsentiert. Das, was, ja, was Gott geschaffen hat und worin sich die Menschen bewegen können, worin sie teilen sollen. Ja, und das Schöne aber an dem Film ist, finde ich, dass es nicht eindeutig der Katholizismus ist, der hier als die Religion interpretiert wird, sondern dass ganz klar immer wieder an vielen Stellen viele andere Arten des Glaubens dargestellt werden. Die Leute beten immer verschiedene Dinge an, verhalten sich auch unterschiedlich, je nachdem, in welchem Raum sich Jennifer Lawrence gerade befindet. Und das lässt deswegen auch viel Spielraum und auch viel Freiheit und lässt definitiv auch die Frage offen, wie der Regisseur Darren Aronofsky wirklich zu der ganzen Sache steht. Weil er hat definitiv in anderen Filmen ja schon religiöse Themen drin, wie zum Beispiel The Fountain, wo es ja ganz konkret, es wird ja so betitelt auch, um den Baum des Lebens geht aus der Bibel. Und eben, er hat diese Thematik immer wieder drin. Er hat auch den Film Noah gemacht, der auch eben einfach ganz direkt geradlinig um diese Flut geht. In diesem Film wird die Flut auch angedeutet. Es ist wohl die Szene, wo das Waschbecken zusammenbricht und alles überflutet wird und die Leute das Haus verlassen und eben alles von vorne beginnt und auch Frieden wieder einkehrt. Also all diese Parallelen lassen sich finden und trotzdem hat der Film definitiv Stellen, die offen sind, die frei interpretierbar sind. Natürlich könnte man auch den ganzen Film anders interpretieren und ich glaube, das ist auch ganz klar gewollt, dass man es das nicht in einer Art und Weise sehen muss. Und genau, das wäre so das, was ich aus diesem Film gezogen habe, was ich für zumindest begründbar halte. Da fallen mir einfach am meisten gemeinsame Nenner ein, um diese Theorie zu bestätigen, dass es eben ja um die Schöpfung geht und um den Umgang der Menschheit mit dem Planeten, miteinander auch. Und ja, das halte ich für am schlüssigsten. Und ja, also ist ein Film, der definitiv einen nicht kalt lässt, so oder so, auch wenn man ihn jetzt zum Beispiel nicht mag. Also der Film hat ja sehr gemischte Kritiken, das habe ich auf jeden Fall vorhinein mitbekommen, dass es definitiv Leute gab, die diesen Film überhaupt nicht mochten und Leute, die ihn absolut gefeiert haben. Ich würde mich auch eher in der positiven Kategorie verordnen. Ich finde, das ist ein Film, der sehr mutig ist, der sich viel traut, der auch eben nicht billig war und trotzdem sagt, ja, ich bin sicher nicht für jeden was, aber man hat ja trotzdem das Geld in die Hand genommen, das finde ich immer gut. Natürlich hat das Studio hier irgendwo gemogelt, muss man sagen, denn deswegen ist der Trailer auch so völlig irreführend, denn dieser Film ist kein Horrorfilm, vor allem nicht nachdem ich euch erzählt habe, was meine Interpretation ist. Das klingt ja wohl nicht wirklich nach einem Horrorfilm. Der Film ist an manchen Stellen schwer verdaulich oder auch anstrengend zu gucken. Aber nicht aus einem Gruselfaktor heraus. Also es ist definitiv eine andere Thematik, ein anderer Grund dafür gegeben. Und ja, da hat man einen Trailer gebastelt, der ein bisschen auf einen Psychothriller hinweisen soll. Und das ist der Film natürlich gar nicht. Man hatte wohl dann letztlich doch Angst, dass der Film nicht gut genug laufen würde in den Kinos. Das tut er auch nicht wirklich. Also er spielt nicht wirklich sein Geld ein. Ist, soweit ich weiß, das schwächste Opening, dass ein Film mit Jennifer Lawrence hier hatte. Die ist ja eher ein Garant für Kohle und für jede Menge Moneten, wenn sie in einem AAA-Titel mitmacht oder so. Das hier war definitiv eher ein Arthouse-Film und wurde nicht als solcher vermarktet. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum die Reaktionen so stark zu diesem Film sind, weil manche einfach was etwas Konventionelleres, etwas Traditionelleres erwartet haben. Und das hat der Trailer definitiv falsch vermittelt. Ich für meinen Teil war mir bewusst, dass ich da sehr offen rangehe an diesen Film und die Ohren auch sehr, sehr offen halte für interpretative Aspekte in diesem Film, weil ich eben die anderen Werke von Aronofsky kannte und wusste, dass er vor allem in den letzten Jahren definitiv immer Subbotschaften mitführt und nicht einfach nur Entertainment-Kino macht. Nicht unbedingt Kino mit einer einzigen klaren Botschaft, sondern viel mit vielen kleineren Anekdoten, die man darin sehen und finden kann. Und das tut er mit Mother definitiv auch. Und ja, also ich würde diesen Film empfehlen. Es ist ein Film definitiv fürs Kino. Es ist nicht was, wo ich sagen würde, das guckt man sich zu Hause auf Netflix an und guckt nebenbei alle Viertelstunde mal, was auf WhatsApp so los ist. Das ist für mich der Tod solcher Filme. Solche Filme können so nicht funktionieren, wenn man sich da ablenken lässt. Da hat das Ganze keine Chance, ehrlich gesagt. Denn das ist schon, ja, ich würde fast das erklären wie eine Achterbahnfahrt. Da muss man schon ganz dabei bleiben. Wenn man da zwischendurch abschaltet, dann kann da auch der Spaß nicht sich voll entfalten. Ja, Spaß ist relativ in dem Fall. Natürlich ist der Film stellenweise sehr fordernd und auch nicht immer angenehm zu gucken. Also vor allem, wenn es zur Szene hin mit dem Baby hingeht, wird es relativ heftig. Das ist sicher auch eine Stelle, die für viele dann diesen Film sehr durchfallen hat lassen, weil das natürlich was Hartes ist. Das ist was dem Standardauge des Kinozuschauers nicht oft geboten wird. Das muss er nicht oft sehen. Und umso effektiver sind solche Stellen für mich. Also gerade wenn man diese Parallele sieht und sagt, das ist alles ein bisschen eine Anspielung darauf, wie Mutter Erde behandelt wird, wie die Natur behandelt wird. Und wir sehen das alles aus einer Perspektive, aus der persönlichen Perspektive von Mutter Natur, was ja so in der Form nicht möglich ist. Aber hier eben doch. Und dadurch ist es auch sehr effektiv, denn natürlich würde man die Sachen anders sehen, wenn man sie immer so wahrnehmen würde. Wenn jeder von uns, sobald er auch nur einmal den Müll falsch sortiert, wüsste, was da theoretisch für Konsequenzen dahinter stehen würden oder könnten, dann würden wir es ja nicht machen. Also wir machen ja definitiv diese Dinge nur deswegen, weil wir ein bisschen faul sind manchmal oder auch uns der Konsequenzen tatsächlich nicht bewusst sind. Und dieser Film zwingt einen definitiv die Sachen aus, ja, mit ihrer vollen Konsequenz und vor allem ihrer vollen emotionalen Härte zu sehen. Jennifer Lawrence leidet sich hier wirklich durch die Gegend. Also definitiv ein sehr persönlicher Film. Also da ist definitiv eine hohe Vertrauensbasis am Set gewesen zwischen ihr und Aronofsky, würde ich sagen. Die zwei daten ja scheinbar auch. Das hat wahrscheinlich geholfen in dem Fall, dass man sich da tatsächlich völlig fallen lässt und sich voll und ganz auf dieses Projekt einlässt. Denn es ist keine, an also angenehm kann ich mir das nicht vorstellen bei den Dreharbeiten. Und ja, letztlich gibt es ja wirklich Stellen, wo sie ein bisschen misshandelt wird und an sich wird sie abschätzig behandelt. Also Javier Bardem in seiner Rolle als der Schöpfer, als Gott, was auch immer, ja, behandelt sie ja auch als etwas Selbstverständliches an vielen Stellen und sie ist völlig von ihm begeistert und besessen. Ja, interessant, sich das so vorzustellen, wie das Verhältnis zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung hier steht. Aber eben, deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass das ein pro-religiöser Film ist. Also auf keinen Fall. Ich würde sogar sagen, dass es definitiv Fragen stellt und auch herausfordert, sich selber mal zu fragen, wie man zur Religion steht und ob es auch Dinge daran gibt, die man wirklich oft hinterfragen muss und sich auch selber hinterfragen muss. Denn blinde Gefolgschaft ist wohl in keiner Form gut. Weder für eine Religion noch für ein politisches System noch sonst irgendwas. Also sich selbst bewusster werden über die Taten, die man begeht und über ja, was auch immer man ja, beeinflusst, sich bewusster dessen werden, worauf man Einfluss hat. Und solche Geschichten, das schadet wohl nicht, das schadet nie. Auch unabhängig von diesem Film und auch unabhängig davon, wie ja, verquer ich das gerade versuche zu formulieren. Dieser Film bringt es gut rüber und ich würde ihn daher auf jeden Fall empfehlen, aber definitiv nicht für jeden. Ist schwerer Stoff, es ist bewusster Stoff. Es ist kein Unterhaltungskino in irgendeiner Form. Das ist es zu keinem Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Es gibt Stellen, die vielleicht, wenn man ihn ein zweites Mal gucken würde, fast schon bizarr witzig sind. Also vor allem die Interaktion zwischen Javier Bardem und Jennifer Lawrence könnten an einer gewissen Stelle wahrscheinlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, beim zweiten Mal ja fast schon bizarr witzig sein, weil ja dieses ewige Vergeben, was er ja tut, er vergibt ja den Menschen immer wieder, weil er denkt, das ist meine Schöpfung, das ist wichtig, das müssen wir tun. Und sie kann das ja so gar nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich fast schon bizarr und fast schon lustig, wie verquer da die Wahrnehmung von ihm und von ihr ist. Denn die Leidtragende ist gefühlt eindeutig eher sie. Und er kann da deutlich mehr, ja, vergeben und cool bleiben. Und das ist auch wirklich eine interessante Perspektive, das Ganze. Aber ja, so viel im Grunde schon dazu. Das ist so meine Interpretation davon. Das ist so das, was ich zwischen den Zeilen hier gelesen habe. Es kann natürlich sein, dass sich das noch ändert in den nächsten Wochen, wenn man andere Interpretationen sich dazu auch mal anguckt und auch überlegt, was haben andere für Punkte gefunden, was macht Sinn. Und ganz klar definiert das für mich definitiv auch nicht alles. Also für mich wäre immer noch verhandelbar, inwiefern die Rolle, die Jennifer Lawrence hier einnimmt, also die Natur, die Mutter Erde, inwiefern das irgendwie auch mit dem Haus vertauschbar ist, was ist dann das Haus im Verhältnis zu ihr. Ja, da ist auf jeden Fall noch Raum offen und das ist auch das Interessante an solchen Filmen, dass sie nicht komplett linear sind, nicht komplett geradlinig. Und ja, das wäre es dann auch schon in aller Kürze vom Toffer Podcast. Und damit bis zum nächsten Mal. The top of it.